Deutschlandfunk Kultur Tonart. Hans-Joachim Rödelius ist einer der bedeutenden Pioniere einer neuen Musik aus Deutschland, die Anfang der 70er Jahre vor allem in England erstmal Gehör fand und dort liebevoll ironisch Krautrock genannt wurde. Mit den Bands Cluster und Harmonia schrieb er Geschichte und inspirierte David Bowie, aber auch einen gewissen Brian Eno, der sehr viel, naja, sagen wir mal, übernommen hat von dem, was sie sich damals ausdachten. Sein Solowerk, das ist weniger von Elektronik als einem meditativen Klavierspiel geprägt, umfasst bislang etwa 100 Alben, natürlich auch viele Kollaborationen darunter. Zusammen mit Christoph H. Müller veröffentlichte er am vergangenen Freitag unter dem Namen Müller Rödelius ein neues Album. Es ist das zweite gemeinsame der beiden, Imagori 2 lautet dementsprechend auch der Titel. Mein Kollege Oliver Schwesig hat Rödelius für ein Interview getroffen. Das Ergebnis können Sie gleich hören. Wir hören mal rein. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Stück La Vie en Bleu. Hans-Joachim Rödelius zusammen mit Christoph H. Müller hat er in ihrem gemeinsamen Projekt Müller-Rödelius Imagori 2 aufgenommen und darüber reden wir jetzt. Hans-Joachim Rödelius, vielen Dank für den Besuch, freue mich sehr. Freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Sie haben ja vor 3 Jahren bereits mit Christoph H. Müller ein gemeinsames Album aufgenommen, Imagori 1 quasi. War die gemeinsame Geschichte also noch nicht fertig erzählt? Was war der Anlass für den zweiten Teil jetzt? Die gemeinsame Geschichte hat ja schon viel früher angefangen. In Paris bin ich eingeladen worden, mit ihm zusammen live zu spielen. Daraus hat sich dann diese Verbindung entwickelt. Und ja, die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende gezählt, auch mit diesem Album noch nicht. Aber es gab schon musikalische Anlässe, diesen Pfad noch weiter zu verfolgen. Ja, natürlich. Wir haben ja auch live gespielt mit großem Erfolg beim Roskilde Festival in Kopenhagen vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr. Das war natürlich eine große Motivation, dann eventuell auch live weiterzumachen. Leider hat der Christoph so viel zu tun mit seinem Tango, dass wir wohl nicht dazu kommen werden. Ich hoffe, dass wir hier eine Live-Geschichte machen können, wenn das Album vorgestellt wird. Und die Arbeit jetzt an dem zweiten fällt anders leichter, weil man sich besser kennt? Oder ist da auch Tabula Rasa, man geht anders an die Arbeit ran? Also ich arbeite ja gerne aus dem Bauch heraus, ohne irgendwelche Vorstellungen, was vielleicht sein könnte. Und was sich daraus entwickelt, hat meistens Sinn, weil da immer eine Zeit dazwischen vergangen ist. Da wächst dann wieder was Neues, dann wächst vor allen Dingen auch die Kenntnis darüber, was man eigentlich macht. Ich bin ja der totale Autodidakt. Für mich ist das ja immer ein schöner Lernprozess, auch mit dem Christoph zusammenzuarbeiten. Auf diesem ersten Album, da waren die Stücke ja auch noch geprägt von Ihrer Pianoarbeit. Christoph Müller hat die Beats gebastelt. War das diesmal auch so? Haben Sie die Rollen vertauscht oder wie sind Sie vorgegangen? Mehr oder weniger so, auch mit Keyboards, nicht nur Klavier, auch mit Keyboards und ein bisschen mit iPad-Tools und so weiter. Also es ist ein bisschen reicher geworden von meiner Seite aus. Meine Zutaten, es ist ein bisschen mehr von meiner Seite aus geworden. Mhm. Lassen Sie uns mal über die Schulter schauen. Wie komponieren Sie beide denn zusammen? Man fängt irgendwann morgens um 9 an. Sie arbeiten, wie Sie sagen, aus dem Bauch heraus und dann ist ein paar Stunden später so ein Track fertig? Oder wie ja, so ungefähr. Nein, nicht fertig. Christoph ist natürlich der Produzent. Er macht dann Ordnung in dem, was da passiert. Und ohne das würde das gar nicht so gut. Mhm. Er ist ja der perfekte Producer. Ich bin eigentlich, ich könnte das gar nicht, das Produkt dann fertigstellen. Das muss ja schon, das muss auch mit den anderen, auch mit den anderen Komponisten, mit denen ich zusammenarbeite, läuft es genauso. Wir setzen uns hin, tun irgendwas, was uns gefällt, nehmen wir raus und arbeiten daran und dann sehen wir zu, dass es das Ohr der Welt erreicht. Spannend. Gesang gibt es ja auch auf ein paar Tracks. Ja, hört man genau. Unter anderem Katrin Hahner. Also es sollte noch eine dritte Stimme sein, eine dritte Ebene, ja? Das sollte sein, mal das, um eine neue Farbe reinzubringen. Auch, dass ein etwas witziger Text von mir gebraucht worden ist, finde ich sehr schön für die Franzosen, dass sie mal irgendwie etwas in ihrer Sprache hören, das nicht ganz grammatikalisch und aussprachemäßig ist es. Die Mädchen von Christopher, die über Französisch sprechen, haben den Text natürlich perfekt ausgesprochen. Nur die Art und Weise, wie er aufgebaut ist, ist natürlich ein etwas überdrehter, aber passender Text. Ich frage deshalb nämlich in dem Moment, wo man Gesang hört, könnte man meinen, ach, das klingt jetzt ja doch eher nach Song und weniger nach Klangexperiment. Wie sehen Sie das? Ich weiß nicht, muss man das so auseinanderhalten? Nö, eigentlich nicht. Ja. Also Sie sind von vornherein an Klangexperiment? Das ist ja meine Zugangsweise gewesen von Anfang an. In Berlin 1967 haben wir angefangen. Ne? Den französischen Song, den haben Sie eben schon erwähnt, La Vie en Bleu. Ich vermute, den Text hat Christoph Müller verfasst. Den Text habe ich verfasst. Den haben Sie verfasst? Ja. Weil er französisch... Ja, und habe ihm gesagt, was hältst du davon? Das fand er eben lustig und hat ihm sein Mädchen zum Singen gegeben. Und fällt Ihnen das dann schwer, so das Ruder da dann aus der Hand zu geben? Also er nimmt es, gibt es dann Mädels und die fangen an zu singen und Sie sind da komplett dann raus. Wir haben keinerlei Schwierigkeiten. Er ist so ein großartiger Musiker, da kann gar nichts passieren. Mhm. Ich bin auch ein großartiger Musiker. Da haben Sie allerdings recht. Zu Ihrer ersten gemeinsamen Arbeit, da hieß es ja auch, ja, die Musik lebt vor allem von den Gegensätzen, weil Sie beide sind erstmal auch eine Generation auseinander, kommen beide aus anderen musikalischen Ecken. So, teilen Sie das, dass das auch so ein bisschen die Reibung oder dass ja, das durch ja, die Gegensätze kommt? Oder? Dadurch kommt es eben zu genussvollen Reibungen, nicht zu fruchtbaren Ergebnissen. Dass wir so auseinander sind, altersmäßig, erfahrungsmäßig, musikalisch, musikalisch aber auf den Punkt, jeder für sich. Dadurch wird es natürlich eine interessante Angelegenheit. Weil oft ist es so, wenn die Leute sich blind verstehen, wie in einer Ehe oder bei den Beatles, McCartney und Lennon, die wussten dann alle blind, da ist es dann, oh, da entsteht dann die Befruchtung dadurch, dass sich beide blind verstehen. Und den Gegenentwurf, das haben sie nicht gesucht oder das brauchten sie in diesem Fall dann wir nicht. Wir arbeiten mit vollem Bewusstsein. Ja, Sie sind, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 83 Jahre alt, Hans-Joachim Redelius. Was treibt einen da musikalisch an in Ihrem Alter? Bald 84. Bald 84. Ich weiß nicht, das ist mein Ding. Ich muss. Ich bin freischaffend. Auch von daher muss ich, weil wir müssen ja zusehen, dass wir auch Produktionen machen können, dass wir auftreten können. Es ist sehr spannend. Wir kommen gerade zurecht. Wir sind privilegiert, dass wir das machen dürfen, was wir wollen. Und wenn es mal irgendwie eng wird, kommt immer irgendjemand und hilft uns aus der Patsche. Also wir haben wirklich das große Glück, auf dem Weg, auf dem wir sind, weitergehen zu können. Und das geht vielleicht bis 100, wer weiß. Hoffentlich. Bitte noch drüber hinaus. Aber trotzdem gibt es ja Musik. Martha, hast du das gehört? Seine Frau sitzt hinter der Scheibe im Studio und rauft sich die Haare. Nein, aber ich frage deshalb, weil Sie jetzt im Laufe Ihrer Karriere so wahnsinnig viel schon abgeklappert in Anführungsstrichen haben. Was sind denn die musikalischen Dinge, die Sie jetzt noch erforschen wollen oder wo plötzlich ein Interesse geweckt wird? Aus dem Augenblick heraus weiterarbeiten, sehen, was kommt. Wir haben ja dieses Festival da auszulaufen, was gerade in Lunds zu Ende gegangen ist. Dieses Projekt zu machen, Leute zusammenzubringen, neue Synergien herzustellen oder helfen, neue Synergien herstellen zu können. Es ist ein volles Leben. Wir haben ja auch noch eine Familie, 3 Kinder, 4 Enkel, 2 Hunde. Das ist reichlich zu tun. Wie hören Sie denn heute Ihre Musik von früher? Ist das was Seltsames, Befremdliches? Wie geht man damit um? Weil Sie jetzt schon so wahnsinnig viele Jahrzehnte an Entwicklung hinter sich haben. Wie hört man die frühen Sachen? Nicht alles gefällt mir noch. Es gibt so einiges, wo ich sage, warum hast du das rausgegeben? Aber es waren ja damals am Anfang wirklich reine Experimente oder Overdubs und alles Mögliche. Aber im Prinzip bin ich eigentlich glücklich, wenn ich meine alten Sachen höre, vor allem die Selbstporträts. Da diese Innocenz, das Taufrische an diesen Musiken, das taugt mir. Und das taugt auch ganz vielen Leuten. Buskis von Büro B hat ja Gott sei Dank sich der Aufgabe gewidmet, das alles wieder herauszubringen. Tolle Reissues. Hat dadurch auch neue, und die haben Mareike eben auch, dass man das den neuen Generationen zu Gehör bringt. Das ist toll, das hilft uns auch weiterzuleben natürlich. Sie sind ja in der analogen Zeit mit elektronischer Musik groß geworden. Jetzt haben Sie vorhin das Komponieren mit iPad schon erwähnt. Wie erlebt so jemand wie Sie die digitale Komponierwelt? Ich benutze schamlos alle Tools, die mir leicht zu Händen gehen. Ich bin das einfach Nutzer. Ich kann selbst nicht am Computer komponieren. Ich muss mir immer von jemandem helfen lassen, wenn ich bei mir im Studio was aufnehmen möchte. Mein Klavier zum Beispiel, muss mir immer jemand helfen. Aber selbst kann ich zum Niederschreiben eigentlich nur. und dann das bearbeiten, fertig machen im Studio, muss mir immer jemand helfen. Ich kann nicht selbst irgendwas machen. Naja, es ist ja heute auch für jüngere Musiker immer noch eine Haltung. Man sagt, also wir haben jetzt Synthesizer aus den 70ern, wir haben Elektronik aus den 70ern und wollen bewusst damit eben zum Beispiel Musik machen, analog. Hat Sie das gereizt, zu sagen, ich mache jetzt was ganz komplett Analoges, so wie früher? Ich bin voll aufgefordert worden, im alten Sinne des Selbstporträts vor ein paar Jahren mit meinen Freunden von Cluster, mit Q, mich mit den alten Instrumenten, die haben mir genau die alten Instrumente gegeben, die ich damals benutzt habe, eine Frafisa-Orgel, irgendwie ein Drummer One. Und Michael, der weiß, hat das geklappt. Das wartet auch noch auf seine Veröffentlichung. Ich hoffe dann auch, taufrisch. Hans-Joachim Redelius, zusammen mit Christopher Müller hat er ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen. Müller-Redelius, ihr zweites Album, Imagori 2, ist gerade erschienen und darüber haben wir gesprochen. Hans-Joachim Redelius, herzlichen Dank für den Besuch und danke fürs Interview. Danke fürs mich einladen und zuhören. Sagt Hans-Joachim Redelius. Ja, im Anschluss an das Gespräch mit Oliver Schwesig. Und hier ist nochmal ein Ausschnitt aus dem Stück La Vie en Bleu. Alors toujours comme ça n'est pas très bien, enfin aussi pourquoi c'est vrai plié au-dessus au shit peut-être le lent et le plus vite. Parler un peu très doucement, déjà autour non plus pendant. J'ai essayé la utopie, c'est dur, obscur, torture, tant pis. Tu cavaliches, polos, cognettes, la vie en bleu, c'est vachement chouette. Le noir, il fait ainsi lumière, un autre jour qui suit. Donc cherche ton temps, crois à la vie.